Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 338. Die Zukunft ist die Vergangenheit von morgen. Genau, so sieht's aus, ja. Frohes neues Jahr erstmal an alle. Ja. Und wie ich schon angekündigt habe, diesmal das Thema die Prophezeiungen von mir für 2017. Ja, einige davon werden, da muss man kein großer Prophet sein, ja, um hier das vorauszusagen. Ja. Andere, da werde ich mich weit rauslehnen. Ja. Ich fange gleich mal an, nicht, dass es noch zu knapp wird von der Zeit her, ist schlecht einzuschätzen heute, ja. Meine Prophezeiung für 2017, Google Home übernimmt die Führung, ja, ganz klar, im Bereich nicht nur von den reinen Assistenten, sondern auch im Smart Home Bereich, ja, zumindest ist das so ein Wunschdenken von mir, ja, aber ich denke, wenn es Google nicht versemmelt, dann dürfte eigentlich dem Durchmarsch von Google Home nichts im Wege stehen, ja. Das Gejammere der ewigen Datensparsamkeitsprediger prallt ab am Massenmarkt im Moment noch. Es wird sich mehr zeigen, wie viele Leute das kaufen, wird abhängen von dem Preis, ja, ob man den Leuten das nahe bringen kann, zu dem Preis das Teil zu kaufen und was dann letztendlich für Funktionen angeboten werden im europäischen Markt. Und das kann noch kritisch werden. Nur sehe ich momentan gar keine andere Alternative dafür. Alles, was bisher auf dem Markt ist, inklusive dem Amazon Echo, hat bei weitem nicht diese Funktionsvielfalt und eben generell das Problem, dass nicht genug Informationen für diese Systeme da vorhanden sind. Die sind eben mal bei den meisten Leuten bei Google. Ja. Man darf es allerdings auch nicht überschätzen, denn es gibt tatsächlich Menschen, die haben kein Google-Account. Ja. Für die wird sowas wie Google Home vollkommen sinnlos sein. Aber ich glaube, das ist auch nicht die Zielgruppe. Nämlich, wenn die Frage gestellt werden würde, ist das was für den Massenmarkt? Da möchte ich noch ein Fragezeichen, zumindest für 2017, ja, stellen. Es wird für den elektronikbegeisterten Menschen sicherlich eine starke Versuchung sein, dieses Google Home. Vielleicht auch für einige, sag ich mal, Normalos, aber so die ganz große Masse, die ist momentan doch geimpft, würde ich mal sagen. Also Massenmarkt in dem Sinne nur für die, die auch bereits in das Raster fallen für Elektronik-Fans, Smartphone-Fans und so weiter. Ja, die werden sich das sicherlich noch überlegen können. Aber also 2017 wird der Durchbruch auf dem normalen Massenmarkt sicherlich nicht so schnell erreicht werden. Allerdings werden da die Grundlagen gelegt werden. Ja, möglicherweise wird es 2018 rund gehen dann. Ja. Was auf jeden Fall 2017 dementsprechend passieren wird, und das ist der nächste Punkt, die Assistenten werden sich weiter einnisten. Im gesamten Elektronikbereich, ja, dazu zählen auch Siri, Amazon Echo, ja, dann eben das die Google Assistenten, Google Pixel Assistant, Allo Assistant und Google Home Assistant, und sicherlich auch noch weitere, die dann auf dem Markt erscheinen werden. Auch Samsung möchte ja einen eigenen Assistent bringen. Wer sich da letztendlich dann durchsetzt, wird auch von der verwendeten Hardware abhängen. Ich tippe dann eben hier auf Google Home. Aber allgemein werden Assistenten, Sprachassistenten, ich meine, KI-Assistenten. Und da haben wir nämlich genau diese Unterscheidung. Amazon Echo und Siri sind keine KI-Assistenten. Google Assistant, Pixel Assistant, das sind die KI-Assistenten im Moment. Da wird es allerdings auch noch Konkurrenz geben, wahrscheinlich eben von Samsung. Inwiefern da die Menschen eine Unterscheidung machen werden, weiß ich noch nicht. Google hält den Assistenten immer noch zurück, aus was für Gründen auch immer. Der könnte viel schneller und besser lernen, wird nicht gemacht. Und so nähern sich natürlich auch die Stimmen. Ist das denn wirklich ein KI-Assistent? Ich meine, der lernt ja nicht wirklich neue Sachen dazu. Also jedenfalls intern geht's. Wenn Google das alles freigeben würde, würde es auch funktionieren. Es ist ja schon bekannt geworden letztes Jahr. Also vor einigen Wochen war das. Da hat der Google Assistant, also quasi nicht der Google Assistant selbst, sondern die Grundlage, ja, also der Unterbau, ja, der wurde quasi frei laufen lassen unter Testbedingungen. Und dann hat das ist faszinierend, hat diese KI eine abhörsichere Verschlüsselungsmethode entwickelt, um untereinander, also die Assistants untereinander zu kommunizieren, und selbst die Entwickler konnten dann nicht mehr die Daten abfangen oder entschlüsseln. Ja, das ging am Anfang ging das relativ einfach, ja, aber je öfter die Daten geknackt wurden, ja, desto bessere Algorithmen, desto bessere Vorgänge wurden entwickelt von dem Assistenten. Ja. Er ist zwar jetzt noch nicht geprüft worden, natürlich, ob der auch wirklich sicher ist. Ja. Möglicherweise wäre der dann doch in freier Wildbahn schnell geknackt. Ja. Aber dann hätte eben dieser Assistent weitergelernt. Nur das Projekt ist dann eingestellt worden. Das wurde vielleicht den Entwicklern zu heiß, weil sie dann selbst nicht mehr kontrollieren konnten, was abgeht. Ja. Also es war schon faszinierend, das sind keine Gerüchte, es ist tatsächlich so passiert in den Google-Laboren. Aber ich meine, man kann natürlich da schon sagen, dass Google diesen Assistant momentan im Leerlauf betreibt. Ja, sonst müsste er deutlich besser lernen. Und klar ist natürlich, dass da dann so ein Fragezeichen auftaucht. Ist das die KI, die wir alle wollten? Aber auf jeden Fall hat bestimmt Google auch Angst, dasselbe Desaster wie Microsoft zu erleben, die übrigens auch einen KI-Assistenten entwickelt haben. Bei dem es eben auf Twitter geschafft wurde, ihn innerhalb von kürzester Zeit zu demselben rassistischen Dreckhaufen zu machen wie die Menschheit. Ja. Und das kam eben dann nicht so gut an, weil die Menschheit lässt sich nicht gerne einen Spiegel vorhalten. Ne? So, aber Herausforderung gegen die Zensur wird massiv geführt werden. Was hat es mit Android zu tun? Sehr viel, denn Google wird, und das ist auch ein Punkt, sehr stark unter Beschuss kommen. Ja. Die Herausforderung gegen die Zensur wird auch auf den Smartphones ausgetragen werden, nämlich über die Apps. Und da muss ich ganz klar sagen, Vorsicht, ja. Also wenn Facebook anfängt mit über zweifelhaften Organisationen, und die sind sehr zweifelhaft, bestimmen zu lassen, was Fake News ist oder nicht, kann ich nur empfehlen, Facebook nicht mehr zu benutzen, entsprechend auch die Facebook-App nicht mehr zu benutzen, denn das ist keine freie Meinungsäußerung mehr, kein freies demokratisches Angebot mehr, sondern man kriegt eine wirklich massiv zensierte Version der Realität zu sehen, die eigentlich schon ins Abstrakte geht dann. Ja. Also, ich weiß nicht, ob da so eine Prämisse verloren gegangen ist. Ja, ich habe mal gelernt, man muss sich aus allen möglichen Infoquellen informieren, damit auseinandersetzen und daraus dann die Schlüsse ziehen. Ja. Wenn wir aber einige Quellen vorenthalten bekommen, dann können wir das mit den Schlüssen vergessen. Dann werden wir nämlich immer zu den falschen Schlüssen kommen, ganz einfach. Ja. Sei die Quelle auch noch so abstrus. Ja. Im Gegenteil, das kann sogar gefährlich sein. Ich könnte jetzt sehr weit ausholen, zum Beispiel in den esoterischen Bereich mit reingehen, ja, wo, also da wird manchmal Mumpitz von sich gegeben, das zieht mir die Schuhe aus, ja. Aber dennoch ist es wichtig zu erkennen, was ist Mumpitz und was nicht, wenn das alles rausgefiltert würde. Und etwas kommt da durch, haben wir nicht mehr die Grundlagen zu entscheiden, ob das nicht abgeleitet ist von diesem Mumpitz, ja, oder nicht. Und das ist einfach nicht okay. Also jemand, der nicht weiß, zum Beispiel, was im Esoterikbereich für ein Mumpitz passiert, ja, der kann auch nicht beurteilen, ob freie Energien oder was weiß ich, ob's was bringt, wenn man einen Kristall von einer vom Mobilfunkmast vergräbt, ja, dass dann diese Wellen neutralisiert werden beziehungsweise umgewandelt werden in positive Wellen. Ja, es wird verkauft, diese Kristalle, ja, Tatsache, ne? Müsst du nur in den Wald gehen, ja, oder so, oder von einem Mobilfunkmast eingraben und dann ist alles okay. Ja, dann sind die Mobilfunkwellen auf einmal gut. Ne? Naja, wenn ihr jetzt vor Lachen schon auf dem Boden liegt, das ist die Realität, was verkauft wird, ja. Aber wenn man dann so solche absurden Sachen nicht mehr mitbekommt, ja, dann hören sich auf einmal andere Sachen wiederum ganz, ganz praktisch an, die aus dem gleichen Bereich kommen, aber eben nicht so hanebüchen sind, sondern immer noch ein bisschen Logik vorheucheln, ja. Ja. Wie zum Beispiel die Jackentasche, die Mobilfunkwellen abschirmt, so dass man da das böse Handy reintun kann, ja, und ist dann eben geschützt vor den mobilen Mobilfunkstrahlen. Ja. Gehen wir einfach mal davon aus, dass nicht jeder weiß, dass wenn ein Handy einen schlechter Empfang hat, dass er dann die Empfangssendeleistung hochpusht bis zum Exzess, also bis zum Maximum, und dadurch natürlich noch mehr Strahlung emittiert wird, ja, als wenn das Telefon eben an einem Platz gehalten wird, wo eben nicht so schlechter Empfang ist. Ne? Aber lassen wir das mal. Ne? Gut. Ja, Kampf der Politik gegen freie Plattformen dann eben, wie zum Beispiel Google und Co. Und immerhin bezeichne ich diese noch als frei. Da wird sich aber verstärken. Ich sehe da große Probleme, sowohl für die Dienste, die Google anbietet, wie auch für die Apps, die Google dann eben anbietet. Da ist zum ersten Mal natürlich das Google Plus, komme ich auch gleich nochmal dazu. Aber auch Blogger. Blogger.com, ja, ist ja auch ein Dienst von Google. Ja, und viele andere Social Sites, ja, soziale Medien, darf man ja anscheinend jetzt nicht mal sagen. Der Deutsche Journalistenverband hat ja gesagt, soziale Netzwerke sind keine Medien. Also soziale Medien gibt's schon mal gar nicht. Ja, wäre noch schöner, ne? Kann ja nicht sein. Wer journalistisch bestimmt immerhin noch der Deutsche Journalistenverband, ne? Wenn auch vollkommen ohne Legitimation. Naja, egal. Trotzdem wird es hier ein Riesenproblem geben. Ich sehe da eine große Chance für alternative Apps. Ja. Bisher sind die Social Media Plattformen zu einem Großteil ausgerichtet auf den Desktop-Bereich noch, ja. Ein schnieker, kleiner, flinker Client für ein Social Network, das nur noch über Mobil oder Social Network, das nur noch über Mobilfunkgeräte betrieben wird, ja, ist, sage ich mal, in dieser reinen Form ist noch nicht zu sehen. Das wäre vielleicht mal ein Punkt, wo man angreifen könnte, ja. Und wenn dann diese Plattform, diese kleinere Plattform dann auch noch unzensiert die Nachrichten eben übermitteln können, dann wäre das ein gewaltiger Schritt nach vorne. Facebook und Google, die werden natürlich am stärksten was abkriegen, deswegen ist es zu erwarten, dass bei Facebook ist es eigentlich sicher, die haben ja schon eingewilligt, dass da keine verlässlichen Streams mehr ausgeliefert werden, ja, beziehungsweise keine Streams, die nicht zensiert sind. Und die kleineren Netzwerke werden da erstmal nicht davon so stark belastet werden, weil sich die Politik erstmal auf die großen konzentrieren werden. Im Prinzip ist es so wie früher auch, ja, die kleinen, die unter dem Radar schweben, sind dann die wichtigen Informationsquellen. Dort findet man ungefilterte Wahrheiten, ja, während man eben bei den großen nicht mehr davon ausgehen kann, ja. Und das erinnert mich so früher an die Mailbox-Zeit. Ja, also da war Mailbox noch datenfernübertragen, DFÜ. Ja, mit Akustikkoppler, da konnte man sich über das Telefonnetz einwählen in eine andere, in eine sogenannte Mailbox. Ja, und dort konnte man dann in Foren, Bulletin Board Systems schreiben. Ja, oder eben auch Informationen holen. Und die waren eben dezentralisiert, das bedeutet, da waren die User quasi unter sich. Im Prinzip die Vorläufer der sozialen Netzwerke, wenn man so will, bloß stark abgeschottet, nicht verbunden über das Internet. Ja. Aber vielleicht wäre es so ein System, das eben nur von Mobilgeräten aus abrufbar wäre, vielleicht eine gute Sache. Auf jeden Fall muss da was passieren und das wird auf jeden Fall auch eine Prophezeiung. Der Kampf der Politik gegen die freie Plattform von Google und Co. haben ja schon eingesetzt, werden noch massiv verstärkt werden, ja. Und da muss man natürlich auch mit den entsprechenden Maßnahmen dagegen vorgehen, sprich diese Plattformen dann eben notfalls verlassen und andere alternative Plattformen, die keine Zensur betreiben, möglicherweise auch unter rechtlichen Problemen, die dann eben aus dem Ausland geführt werden. Ja, ganz klar, wenn eben in einem Land freie Meinungsäußerung nicht mehr möglich ist, dann kann man übers Internet eben auch auf Ressourcen von anderen Ländern zugreifen. Ja, über VPN oder ähnliches oder ja, wie auch immer. Ja. Mehr Firmen werden US-Only-Apps und Produkte anbieten. Ich glaube, da braucht man auch kein großer Hellseher zu sein, ja, um das festzustellen. Hat sich ja 2016 schon so abgezeichnet. Ich befürchte nur, dass es 2017 noch wesentlich stärker wird. Erstmal, es gibt zwei Gründe. Einmal, natürlich, Europa mauert gegenüber neuen Technologien wie verrückt. Sie mauern gegenüber US-amerikanischen Firmen, die mit Konzepten Erfolg haben, die in Europa lange Zeit eben als sinnlos angesehen wurden oder das machen doch unsere Leute nicht, ja, jetzt machen sie es doch und jetzt ist man sauer und versucht diese Services immer weiter einzuschränken, ja, mit hanebüchenen gesetzlichen Vorgaben, da frage ich mich manchmal, was die EU-Lobbyisten da so fressen am Morgen, ja, dass sie so einen Müll rauskotzen den ganzen Tag über im EU-Parlament, aber naja, okay, Ich muss schon sagen, dass das eine Auswirkung haben wird. Also wenn hier eine US-amerikanische Firma ein neues Produkt oder einen neuen Service rausbringt, dann kann und will es vermutlich erstmal nicht, dass es in Europa gleich rechtliche Probleme gibt. Somit werden vielleicht die Dienste zwar aus Europa erreichbar sein, aber nicht mehr für Europa gemacht werden oder adaptiert werden, ja, und das ist eben eine Folge davon, ja, von diesen Mauern der EU. Zweitens kommt da noch was anderes dazu, das dürfen wir auch nicht vergessen, Donald Trump, ja, und Donald Trump hat ja schon gesagt, im Prinzip, übersetzen wir es mal richtig in Deutsch, ja, die Welt interessiert mich einen feuchten Kehricht, nur die USA interessiert mich, ja, ist gut für Europa erstmal, ja, wenn er den Wort hält, ne, dann kümmern die sich endlich mal nicht mehr um uns, das ist schon mal gut, ja, sondern um sich selbst, noch besser, vielleicht lernen sie da was. Aber, Das Problem wird sein, dass dann auch viele amerikanische Firmen sich nicht mehr für Europa interessieren. Wir haben allerdings noch keine Alternativen, gerade in diesem elektronischen Bereich, im App-Bereich. Ja. Da wird es schwierig, hier dann zu sehen, wie in den USA vielleicht ganz neue Konzepte, Apps, Dienste und so weiter entwickelt werden, die vollkommen desinteressiert sind gegenüber Europa. Ja. Und da müssen wir uns drauf einstellen. Ja. Das hört sich jetzt natürlich dramatischer an, als es in Wirklichkeit ist. Denn in Wirklichkeit ist es ja so, dass wir jetzt schon viele Apps nicht bekommen oder viele Services nach ewig langer Zeit nicht haben. Beispielsweise YouTube Red soll zwar 2017 kommen, aber bis jetzt nix, ja, solche Dinger zeigen, oder zum Beispiel die Google Play Music Podcast Sparte, immer noch nicht freigeschaltet für Deutschland, ja, für Europa. Ja, das sind lauter solche Sachen, die verdrängen wir dann gerne, ja, sind aber wohl dann eben dieser unsicheren rechtlichen Situation geschuldet. Ich habe schon oft gesagt, ja, warum macht Google das mit den Podcasts? Warum geben die nicht jetzt frei? Ja? Aber vermutlich wissen die, dass egal was sie machen, sowieso rechtlich Gegenwind kriegen. Wenn die jetzt Podcasts freigeben, dann kommt wieder der Rundfunkrat oder was und sagt, ja, Moment mal, das sind ja Rundfunksendungen. Wenn da mehr als 500 Hörer sind, dann muss das ja als Rundfunk eingetragen sein oder so ein Scheiß. Ja? Und ich glaube, da hat Google jetzt keine Lust mehr. Also bevor ihr jetzt schreibt, das ist natürlich, das stimmt natürlich nicht, ja, aber das wurde ja schon öfters behauptet. Es wurde allerdings festgestellt, dass eine Aufzeichnung eben nicht Rundfunk ist, sondern nur Live-Sendung ist ein Rundfunk in dem Sinne. Ja, deswegen gibt's auch bei Hangouts on Air diese Begrenzung in Europa mit 500 Leuten, ja, oder waren es 50? Ich weiß gar nicht mehr. Egal. Und nur wisst ihr, bevor jetzt Google hier seine Anwaltschaft prüfen lässt, was wieder ein halbes Millionchen oder so kostet, ob es in für Google in Europa überhaupt erträglich ist, ohne gleich eine Klagewelle auszulösen gegen Google, ja, wegen den Podcasts, dann sagt eben Google, naja, was haben wir denn zu erwarten an positiven Sachen, ja? Nee, dann machen wir es erstmal nicht fertig. Und jetzt schwebt es auch schon wieder, ich glaube ein Jahr oder so, fast jetzt, genau, schwebt es ja jetzt schon und es passiert nichts und immer noch nicht sind diese Google Podcasts bei Play Music freigeschaltet. Tja, so wird's weitergehen, verstärkt weitergehen, definitiv. Ja. Das werden wir auf jeden Fall 2017 noch deutlich spüren. Ja, bei Android selbst, was tut denn sich da? Naja, also ich prophezeie mal, ja, man beachte dieses schöne Bild heute, ja, ich prophezeie, dass Google selbst an Android rütteln wird 2017. Der unangefochtene Spitzenreiter. Mit rund 80% Marktanteil. Ja, also ich weiß nicht, das ist so ein Riesenunterschied. Eigentlich darf Apple hier Android noch nicht mal mehr Wasser holen gehen. Ja, so groß ist da der Unterschied. Aber das ist eben auch gleichzeitig eine Gefahr. Und ich denke, dass Google selbst an Android rütteln wird. Mit verschiedenen Ansätzen, wie das ausgeht, das mag ich jetzt noch nicht zu orakeln, ja, das kann auch böse enden, es kann böse ins Auge gehen, ja, aber man erwartet auf jeden Fall, dass Google in Richtung Änderungen geht, die sehr massiv sein könnten. Möglicherweise bereitet 2017 Google ein sozusagen ein Spin-off vor. Ja, eine Kreuzung, die, das wurde ja schon lang gesagt, eine Kreuzung zwischen Chrome und Android, das was Neues geben wird, ja, was ganz Neues. Das wird 2017 bestimmt gemacht. Also ich bin mir fast sicher, einige Gerüchte haben ja schon 2016 darauf hingedeutet, dass es jetzt bald soweit ist. Ja, und glaubhafte Gerüchte sind es. Die Frage ist, ob man 2017 davon überhaupt schon was hören wird. Außer vielleicht wieder in der Gerüchteküche ein paar Sachen. Ja, aber so offiziell könnte es knapp werden. 2018, da wäre auf jeden Fall ein vernünftigeres Datum genannt zum Veröffentlichen von etwaigen Sachen, die aber dieses Jahr auf jeden Fall schon ausgetüftelt werden. Also Google wird selbst an Android rütteln 2017 und eventuell ein Alternativsystem zu ihrem eigenen System entwickeln. Ja. Aus zwei Gründen. Einmal, damit natürlich der Cashflow bestehen bleibt. Ja, das heißt, man mit neuen Systemen kann man auch wieder neue Märkte erschließen, beziehungsweise neue Finanzquellen auftun. Ja. Zweitens, aus Angst vor Stillstand bei der Entwicklung, weil das ist auch ja zu sehen, die Updates zwischen den verschiedenen Android-Versionen fallen natürlich schon lange nicht mehr so groß aus, ist ja auch klar, an einem guten System, wie zum Beispiel jetzt Marshmallow, wenn das dann auf Nougat geupdatet wird, das sind die Unterschiede jetzt nicht so massiv, dass man da das System gar nicht mehr wiedererkennt oder so. Sowas gab's früher ja mal, bei Ice Cream Sandwich beispielsweise, ja, und Vorgängersystem, wenn man da mal guckt, da gab's viel größere optische Änderungen auch, aber diese Änderungen, die sind ja im Moment mehr so unter der Haube, ja, und man kriegt halt einen gewissen Stillstand auch. Außerdem hat Google immer noch ein Problem mit Android, mit der Lizenz. Ja, ich gehe davon aus, dass wenn Google ein neues System macht, das wird sicherlich auf Android basierend sein, aber dann wird sicherlich eine ganz andere Lizenz genommen werden, denn wenn ich da sehe, wie Google attackiert wird von verschiedenen, aus verschiedenen Richtungen, übrigens auch wieder von der EU, hinsichtlich den Lizenzen und der Vergabe von Zugang zum Play Store beispielsweise, da kann ich mir gut vorstellen, dass das nächste System nicht mehr so offen und frei wird, ja? Denn man will sich ja nicht die Entscheidungsgewalt von der EU aus der Hand nehmen lassen, wenn die EU eben freie Systeme benachteiligt, weil sie dadurch den Wettbewerb im Nachteil sehen, ja, gegenüber einem proprietären System, wie zum Beispiel das iOS hat, ja, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Und ich glaube, da wird Google sicherlich auch daran interessiert sein, dass sie auch hingehen können sagen, okay, das ist unser System. Ihr könnt das in eurem Handy nutzen, aber dann nur so, wie wir es wollen. Basta. Ja, und bisher ist es ja so, hier ist der Quellcode, macht, was ihr wollt. Wenn ihr aber Zugang zu unserem Play Store haben wollt, müsst ihr das machen, was wir wollen, beziehungsweise zumindest uns entgegenkommen. Ja. Und letzteres ist offenbar für die Gerüchte schwieriger zu verstehen und gut zu heißen, als wenn eine Firma gleich sagt, das ist unser Produkt, ja, das könnt ihr einsetzen, aber dann so, wie wir es wollen, fertig. Ja. Tja, da muss man durch. Google Plus wird mehr und mehr zum Business-Tool werden. Auch da bin ich mir ganz sicher. 2017 wird sicherlich ein Jahr sein, wo es bei Google Plus dann auch klar wird, richtig klar wird. Abzusehen ist es ja auch schon. Man hat es ja gesehen an Hangouts, wie das passiert ist, auch nur noch so ein Business-Produkt, ja. Also so Business für den Business-Bereich only heißt eigentlich im Prinzip, ist auf dem Abstellgleis. Ne? Bei Google Plus kann ich mir aber immerhin noch vorstellen, dass es tatsächlich als Business Tool genutzt wird, ja, von den Firmen, denn das wäre ein ideales Tool, um eben Arbeitsgruppen miteinander zu verbinden, ja, etc. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das noch tatsächlich auch noch genutzt wird, ja. Und ja, gut, bei Hangouts ist da glaube ich nicht mehr groß, dass es im Business-Bereich groß einschlagen wird, außer ein Business hat bereits jetzt auf Hangouts schon gesetzt, zum Beispiel zum Videochat, ja, mit Hangouts, für die Konferenzen zu machen und so. Kann ich mir vorstellen, wird es auch weiterhin gern genutzt werden. Aber ansonsten gibt es eigentlich da keinen Grund mehr. Es gibt schon genügend Systeme, speziell für Firmen, Messenger-Systeme, ja, speziell für Firmen, die da noch besser geeignet sind. Und letztendlich, also kann ich klipp und klar sagen, großer Netzbetreiber in Deutschland, ja, interessiert es auch nicht, also Mobilfunknetzbetreiber, ja, die nehmen einfach alle WhatsApp in der Firma. Ja, also egal, schon als das noch total unsicher war, keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hatte, ja, und so wurden da intern in der Firma WhatsApp als einziges Kommunikationsmedium genutzt. Ja, egal wie, egal vom Vorstand oder in den Regionen oder eben so, ist immer über WhatsApp gelaufen. Und ja, das zeigt eigentlich, dass da auch kein großer Bedarf besteht für die normale Kommunikation. Ja, wie gesagt, für die Videokonferenzen gibt's nichts Besseres, soweit ich weiß. Ja, vielleicht ist da auch schon wieder was in der Mache. Und dann letztendlich auch noch was, das ich sicherlich sagen kann. Ja, ich habe es heute schon in der Rios Wochensicht gesagt. Ich hab mir für 2017 vorgenommen, so ein bisschen mal so zurück mich zu lehnen und mal ein bisschen Abstand zu nehmen, vor allem von diesen politischen Diskussionen und so weiter, ja, weil mir das einfach schon zu blöd ist wieder. Im Android-Bereich, ja, muss ich ganz klar sagen, wenn ich mal so Revue passieren lasse, letztes Jahr, die Android-Szene hat sich massiv gespalten, ja, und da bin ich in denselben Trott verfallen wie die Apple-Szene früher mal war, ja, lange Pause, ja, um das richtig rüberzubringen, ja. und zwar, man spaltet sich auf, also zwischen alles, was Google sagt, ist perfekt, ja, und alles, was nicht von Google ist, ist perfekt. Ja, das heißt, es gibt mittlerweile schon schizophren, ja, eine riesen Anzahl von Android-User, die alles von Google ablehnen. Ja. Gleichzeitig ist das aber nicht das einzige Problem. Man hat sich auch in verschiedene andere Richtungen nochmal gespaltet. Ja. Was zum Beispiel mich besonders schockiert hat, waren zwei Dinge. Einmal die Spaltung, die Samsung eigentlich auch rausprovoziert hat. Welch eine Realitätsferne manche Samsung-Fanboys an den Tag gelegt haben bei dem zu Recht zerstörenden Urteil über das Note 7, ja, nach den Ausfällen und den Folgen, nämlich der komplette Marktrückzug des Note 7. Ja. Aber was die da für eine Vernunftsresistenz gezeigt haben, die würden sich den Arsch wegbrennen lassen vom Note 7, ja. Hauptsache es ist ein Note 7 und es bleibt das beste Telefon, auch wenn es einem das Hirn wegbrutzelt, ja. Man verweigert einfach daran zu glauben, was passieren kann, diesen Geräten, ja, und will es benutzen, auch wenn das rechtliche Konsequenzen haben könnte. Wie blöd muss man sein? Sorry. Da hat's bei mir ausgesetzt, da habe ich nur noch gedacht, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Android-Szene nicht mehr Android-Szene ist, sondern die ist gespalten in die verschiedenen Marken zum Beispiel schon, ja. Die Samsung-Fanboys, die HTC-Fanboys, die LG-Fanboys und ja, und auch die Google-Pixel-Fanboys, ja. Alles spaltet sich hier. Die spalten sich wiederum nochmal in Pro-Google, in Contra-Google, ja, und, also, auf Deutsch gesagt, ein Riesenhaufen Mist ist es mittlerweile, sorry, dass ich das so knallhart sag, ja, aber dafür habe ich einfach keinen Bock mehr drauf, ja, und das zermürbt einem auch. Das zermürbt einem auch, wenn man immer und immer wieder Kämpfe führen muss, ja. Wenn Google mal einen neuen, ich sag's wieder, es tut mir furchtbar leid, einen neuen Messenger rausbringt, der all das kann, was eigentlich vorher von den Massen gesagt wurde. Vielleicht kam er ja zu spät, ja. Aber all das kam und dann wird eben wieder gejammert. Und dann gibt's auch wieder die Spaltung zwischen dem Google Messenger und der Google Messenger ist Allo. Boom, ja, und dann gibt's die Spaltung, so wie ich das übrigens auch prophezeit habe, ja, habe ich auch letztes Jahr vorhergesagt, wenn Hangouts nicht komplett von Allo ersetzt wird, so wie es damals mit G-Talk und Hangouts war, dann wird es die Nutzer spalten, das heißt, die eh schon winzig kleine Anzahl von Hangouts-Nutzer wird nochmal gespalten, ja. Und natürlich heißt das auch, die Stadtzahl an Allo-Benutzern, ich glaube zwar nicht, dass es groß was ausgemacht hätte, selbst wenn alle Hangouts-Benutzer jetzt Allo genutzt hätten, hätte es für die Zahlen von Allo nicht viel ausgemacht, weil es waren ja nicht so viele, muss man ganz klar sagen. Aber diese Verweigerungshaltung, das ist das, was ich überhaupt nicht begreifen kann, ja. Und, da gibt's halt auch wiederum diese Unterscheidung zwischen den ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ja, zwischen den Leuten, die lieber das haben, weiter haben wollen, ja, und den Leuten, die eben Fortschritt wollen, ja. Und da gibt's eben auch im ganzen Google-Universum gibt's da ganz große Dinge und Google ist da teilweise selbst mit Schuld, weil sie es eben nicht schaffen, das richtig klipp und klar zu kommunizieren, weil sie Angst haben immer, dass sie irgendjemand vom Kopf stoßen wollen und dann stoßen sie allen vom Kopf deswegen, weil sie keine Position ergreifen mal, ja, und sagen, so, jetzt ist Schluss, das ist jetzt das Neue, bam, ja, stattdessen machen sie, ja, das ist das Neue, aber das Alte kann weiterhin noch genutzt werden und bla und hin und her, ja, Mist, sage ich nur, ja, aber ihr seht, ich bin ja auch gespalten, ich bin ja auch bei denen, die jetzt eben schon wieder neue Produkte wollen, ja, denen das nicht schnell genug gehen kann, die sagen, ja, aber was ist denn jetzt hier schon los, ich will jetzt Google Home und nächstes Jahr will ich die Google Home Hub 2.0 haben, ja, was soll denn das, bis das rauskommt, ist es ja schon wieder veraltet bei uns, ne? Also da ist wirklich ein ganz großes Problem und deswegen habe ich da einfach keine Lust und keine Energie mehr, mich da reinzuhängen, ja, in diese ganze Geschichte oben und ich werde es einfach so machen, wie ich es ursprünglich auch eigentlich schon immer machen wollte, aber mich eben trotzdem dazu immer wieder dazu verleiten ließ, ja, das zu brechen, diese einfache Regel. Der Uncast, ja, ist meine persönliche Meinung, wie ich die Android-Dinge sehe. Ja. Und deswegen werde ich die sagen und konsequent auch diese Spaltungsversuche ignorieren und ich werde auch keine große Diskussion mehr führen, wie ich das probiert habe, die Leute zu irgendetwas zu überreden und die Vorteile darzulegen. Nein, warum sollte ich das machen? Das mache ich, wenn ein neues Produkt kommt oder so, mache ich das einmal, ja, lege die Vorteile da und das war's dann. Ich habe keinen Bock mehr, ja, mich da reinzuhängen für ein Tool von irgendjemand anderem, und das ist auch vollkommen sinnlos, zumal es eben, wie gesagt, durch die Spaltung sowieso so stark polarisiert ist, dass keiner mehr die Meinung ändert, ja, dann kann man, da ist man auch resistent gegenüber Argumente, und das bringt ja nichts, wenn jemand einfach nicht zugänglich ist für eine Diskussion, dann kann man auch keine Diskussion führen. Ja, und deswegen weniger Diskussion, dafür werde ich dann mehr Animes und Manga schauen, ja, genau so, ja, ich habe keine Politik mehr, ja, keine Grabenkämpfe mehr in der Android-Szene, ja, die werden schon sehen, was sie voneinander davon haben, wenn sie sich untereinander schon bekriegen, ja, aber dann habe ich mehr Zeit für Animes und Manga, ja, ganz klar, yay. Das werde ich machen und werde vielleicht auch mal in Zukunft öfters mal so die ein oder andere Anime-Manga-lastische App vorstellen. Ja. Ganz klar. Ja. Die News werden davon natürlich nie betroffen sein. Ja, nur muss ich einfach üben, und das werde ich wahrscheinlich das ganze Jahr üben müssen. Ja, so ein bisschen Gleichgültigkeit auch rauszukehren. Ich kann die Welt nicht verbessern. Ja, ich kann die Welt nicht verbessern, und ich kann auch die Android-Szene nicht verbessern. Ja, ich kann ihr nur was geben, ja, und was sie damit macht, das ist dann das ist dann die Sache von der Android-Szene, wobei es ja die Android-Szene eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Und das ist es vielleicht, was mich die ganze Zeit auch gefuchst hat, ja. Dass es eben keine klare Antwort mehr gibt auf die Frage, was will die Android-Szene? Ja, kann man nicht mehr beantworten. Jeder will was Eigenes, was anderes. Ja. Und da muss ich dann halt akzeptieren. Ja. Diese Machtlosigkeit, die dann eben, wenn zum Beispiel was Gutes rauskommt, die Leute fangen an zu jammern und sind dagegen, nur weil es was Neues ist, ja. Ich muss mich damit wohl abfinden, ja. Bin halt nicht in Japan. Leider. Ja. Gut, also, das waren die Prophezeiungen für 2017. Ja, jetzt guck ich mal, wie die Zeit ist. Um Himmels Willen. Das sind ja schon wieder ewig hinterher. Also gut, dann muss ich mich bei den News etwas beeilen. Ja, hab schon wieder zu viel gequatscht. Ja, kriegt Forbes Geld von Apple, oder was schreiben die Fanboys da? Ja, was sind das Fanboys, die da die Artikel schreiben beim Forbes Magazine, ja? Das ist ja eine Frechheit. Da wird von einem Google Pixel Hardware Problem gesprochen, ja, hinsichtlich der Seriennummer des Kameramoduls, ja. Das ist die große Schlagzeile, ja. So. Google Pixel also has a hardware problem. Ja, das ist die große Schlagzeile. Und dann so ganz, ganz klein und fast schon, ja, so kaum noch zu hören von der Lautstärke her, wenn man das mal so in dem Kontext liest, ne? Unter dem Motto, ja, aber Pixel-Nutzer müssen sich nicht deswegen sorgen, ja. Das zeigt im Gegenteil, dass Software-Updates, die dann das Problem beheben, schnell kommen, und dass es ein großer Pluspunkt ist für eben diese Pixel-Geräte gegenüber den Android-Konkurrenten. Ja. Aber, ne? Ihr merkt schon, ne? Tut mir leid, die Leute lesen die Schlagzeilen, ja, das war's. Ne? Und dass das als Sicherheitsproblem zu bezeichnen, wenn die Seriennummer des Kameramoduls abfragbar ist, ist schon ziemlich heftig. Gut, wird wahrscheinlich dann eben jetzt im Januar schon wieder gefixt werden, so dass eben die Third-Party-Apps nicht mehr die ID von der Kamera abgreifen können, ja. Aber ich muss schon sagen, das als Hardware-Problem zu bezeichnen. Achtung, News an alle. Jedes Kameramodul in jedem Smartphone der Welt hat eine eigene Hardware-Seriennummer. So. Mehr sage ich dazu nicht. Gut, Nintendo will mehr Games auf Smartphone bringen. Ich hätte letzte Woche ja noch gesagt, wegen dem so wie es auch in dem Artikel steht, den ich verlinkt habe, wegen dem Erfolg von Super Mario Run, das kann ich aber so nicht mehr machen, also bleibt nur noch wegen dem Erfolg von Pokémon Go, ja, wird Nintendo also jetzt 2 bis 3 Games jedes Jahr rausbringen, ja, angeblich sollen Fire Emblem und Animal Crossing jetzt als erstes anstehen, also als Nachfolger anstehen. Ja, warum ich das mit dem Super Mario Run nicht mehr sagen kann, die Downloadzahlen sind massiv eingebrochen, die Bewertungen sind unter aller Sau, ich glaube bei 2,3 sind die mittlerweile im Apple App Store, ja, bei Android gibt's es noch nicht, die Downloadzahlen sind dermaßen drastisch eingebrochen, und das ist auch das, was ich gesagt habe, Pokémon Go ist ein unglaublicher Erfolg, weil die Downloadzahlen bzw. die Nutzungszahlen immer noch so massiv hoch sind im Vergleich zu anderen Games. Ja, aber wenn die 70% aller Nutzer verloren haben, das ist absoluter Rekord. Und deswegen ist Pokémon auch Rekordhalter, was Mobile Games betrifft, und zwar mit Abstand. Ja. Hier sind, also genaue Zahlen liegen noch nicht vor, aber die Einbrüche bei den Nutzerzahlen sind dermaßen massiv, sagen wir mal, um es zu entdramatisieren, so wie eben bei einem normalen Mobile Game das ist. Am Anfang wird heruntergeladen, was das Zeug hält, dann wird's gelöscht und gut ist. So, und genauso ist es jetzt eben auch bei Super Mario Run passiert und genauso ist es eben nicht bei Pokémon Go passiert in diesem Ausmaß, ja. Deswegen ist hier immer noch die Referenz immer noch das Pokémon Go, ja. Nintendo, also dieses Super Mario Run wird jetzt demnächst wohl auch auf Android erscheinen und wird wahrscheinlich dasselbe Problem haben, nämlich für 10 Euro kriegt man ein Spiel, das man in wenigen Stunden durchspielen kann, komplett, das außer ein paar Mal aufs Display zu tippen nichts bietet, ja, keine richtige Steuerung, und deswegen, wird sich wohl hier nach dem ersten Sturm genauso verhalten wie auf dem iPhone. Die Leute werden es in Massen herunterladen, werden das erste Level spielen, dann megamäßig enttäuscht sein, es löschen und schon mal gar keine 10 Euro dafür bezahlen. Okay. Aber immerhin zeigt Nintendo, dass sie das kapiert haben, offenbar. Das ist auch dringend notwendig, sonst endet eben so der Artikel eine Spekulation Nintendo bald wie BlackBerry. Ja. Nintendo muss verstärkt auf Mobile-Phones setzen. Ja. Vermutlich hasst Nintendo Google und Android. Schon hätten die das jetzt nicht gemacht mit dem iPhone First bei Super Mario Run. Die wollten da wohl Google 1 auswischen. Ja. Aber das ist ja nicht neu. Solche proprietären Firmen wie Nintendo, die können halt offene Firmen wie Google nicht unbedingt was abgewinnen, und so setzt man dann lieber erstmal auf Apple. Ja. Apple und Nintendo passen eigentlich auch gut zusammen. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Nintendo-Fans beleidigt. Nee. Ja, Gioni, ja, oder Gioni oder Gione, keine Ahnung. Ja, ich sag Gioni M2017. Hm. Ob das gut geht, ein neues Smartphone soll da rausgehauen werden, zuerst mal in China, mit einem 7000 Milliampere-Stunden Akku, ja, und das ist natürlich jede Menge, ja, 32 Stunden Sprechzeit, beziehungsweise 26 Stunden Video-Playback sollte da möglich sein, mit einer einzigen Ladung. Ja, mit diesem 5,7 Zoll Display, AMOLED, 6 GB RAM, 128 GB Storage, ja, gute Daten also, Snapdragon, 653 zeigt natürlich, dass es trotz den 6 GB und 128 GB Storage ein Midrange-Gerät ist, ja, und zeigt auch imposant, was jetzt auch schon im Midrange-Bereich erwartet wird an Speicher, ja. Und gut. Ist die Frage, ob es wirklich so klug ist, jetzt so 3500 Milliampere Akkus hier in ein Gehäuse reinzukloppen, das 5,7 Zoll Display Gerät hat, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre da jetzt nach diesem Note 7 Vorfall anstelle der Firmen doch etwas skeptischer, zu versuchen, unnötig viel Akku-Power reinzuquetschen. Ja, was da passieren kann, hat man ja gesehen. Also das Design sollte lieber bedacht sein darauf, ein sicheres Gerät zu produzieren mit vielleicht etwas weniger Akkulaufzeit. Ja. Aber naja, gut. Ich meine, viel Abnehmer dürfte das Gerät eh nicht finden, weil es ja jetzt momentan, falsch ausgedrückt, viel Abnehmer außerhalb Chinas dürfte es eh nicht finden, weil da ja immer das Problem ist mit den LTE-Bändern beispielsweise. Ja. Und naja, ob das italienische Custom, Achtung, haltet euch fest, Alligator-Leder Rückwandgerät, ja, also das gibt es eine Version davon mit Alligatorleder hinten dran. Das dürfte außerhalb von China, glaube ich, gar nicht mehr verkauft werden. Für $2,445. Kommt man, glaube ich, nicht mehr drüber zu reden. Ja, vielleicht sollte man da auch nachdenken, ob man da die Firma nicht generell bestrafen sollte, dass die überhaupt ein Gerät anbieten mit Alligatorleder. Also das ist schon ganz mies und traurig. Ich weiß nicht, ob man das unterstützen sollte. Die Gerüchteküche brodelt beim Samsung S8. Ja, das Galaxy S8, das ja auch 2017 auf den Markt kommen soll, ja, soll laut Gerüchten 8 GB RAM haben. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja. Das wäre ja mal ein positives Zeichen von Samsung, das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich denke mehr, dass es sich an den 6 GB orientieren wird, was auch das OnePlus hat. Ja. Aber es fangen jetzt eben die Gerüchteküche an. Vielleicht ist es auch nur Wunschdenken von verbitterten Note 7 Fans, ja, die jetzt unbedingt ein Gerät haben wollen, wo sie dann wieder sagen können, das ist das beste Android-Smartphone auf dem Planeten. Ja, das wollen die sagen können, das hat man ganz deutlich gesehen bei den Reaktionen vom Note 7, ja, und diese Verbitterung, als man dann das beste explodierende Smartphone hatte, ja, oder zumindest abfackelnde Smartphone, ja, schon bitter. Android 7.1.1 für Nexus 6 kommt im Januar und das straft natürlich den Spekulationen, Lügen, die behauptet haben, dass das Google Pixel auf den falschen Prozessor setzt und damit sich die Update-Chancen sowieso schon verbaut. Hanebüchen war das ja auch. Jetzt wird aber von Google knallhart demonstriert, dass selbst der absolut exotische Prozessor vom Nexus 6 und der Prozessor im Google Pixel ist keineswegs exotisch, ja, sondern eine normale Baureihe von Qualcomm, zeigt, dass selbst dieser exotische Prozessor noch mit dem aktuellsten Betriebssystem versorgt wird. Übrigens nach der Zeitspanne, die es geheißen hat. Es hat ja geheißen 18 Monate, ja, jetzt heißt es 2 Jahre Systemupdates. Ja, und das Nexus 6, wir reden jetzt nicht vom 6P, sondern das Nexus 6 ist ja schon über diese Zeit drüber. Und trotzdem bekommt es jetzt noch Android 7.1.1. Zwar mit etwas Verzögerung, erst im Januar jetzt, ja. Aber es zeigt, dass diese ganzen Jammereien, ja, nur reine Spekulationen waren, ja. Und jetzt, ich lese auch schon oft, na, wie fühlt man sich, wenn man so ein teures Gerät gekauft hat und kriegt nur 2 Jahre Updates? Beziehungsweise 3 Jahre Sicherheitsupdates. Das ist eine garantierte Mindestzeit. Zeigt mir mal irgendeine garantierte Mindestzeit bei irgendeinem anderen Anbieter. Ja? Ja? Ganz genau. Gibt's nämlich nicht. Das ist eine garantierte. Das heißt nicht, dass danach Schluss ist. Ja, darauf kann man sich zwar einstellen, aber es heißt nicht, dass Schluss ist. Vielleicht gibt's auch noch 3 Jahre Updates, System-Updates und 4 Jahre Sicherheits-Updates. Wer weiß. Ja? Oder noch mehr. Kann man nicht sagen. Da muss man warten. Jedenfalls beim Nexus 6 ist es jedenfalls jetzt schon weit über dem Datum drüber, was gesagt wurde, was versprochen wurde. Und von daher können sich die Nexus 6 Benutzer also wirklich freuen. Ja. Und das Nexus 6P, 5X und Pixel haben ja jetzt schon dieses 7.1.1 ausgeliefert bekommen. Müsstet ihr eigentlich auch schon bekommen haben, wenn ihr so ein Gerät habt. Ja. Genau. Neujahrsvorsätze. Ha, tja, ich habe ja hier diesen Neujahrsvorsatz schon gemacht. Ihr wisst, ne, ich möchte mehr Animes schauen und mehr Manga lesen. Ja, ein nobler Neujahrsvorsatz. Ja, so damit kann ich so richtig so was interessiert mich dieser Mist in der Politik? Ja, so richtig schön rauskehren. Ja, nee, kann ich nicht mal anders machen. Schon sonst werde ich schon, wenn ich echt noch schon kriege ich echt noch die Krise. Ja, das sowas belastet einem auch, wenn man versucht, gegen die Dummheit der Menschheit anzukämpfen. Ja, also hört man einfach auf und kämpft nicht mehr dagegen, sondern akzeptiert die endlich und dann ist es auch okay. Ja? Huawei will aber ganz andere Neujahrsvorsätze umsetzen, nämlich die wollen mehr Umsatz machen. Ach was, ehrlich? Naja, gut, okay. Und zwar richtig viel Umsatz wollen die machen. 32% mehr Umsatz gegenüber 2016 wollen die einfahren. Ja. Wie sie das machen wollen, tja, das ist natürlich eine Frage. Das bleibt das große Geheimnis. Wünschen würde es Huawei, sind ganz gute Geräte. Ja. Oft zu Unrecht gescholten. Ja. Und deswegen, ja, ist doch was, ne? Wie gesagt, das zu schaffen wird ziemlich schwierig sein, denke ich mal. Dazu müssten die ihre Präsenz im Ausland, also außer China, doch noch stark anwachsen lassen. Gerade hinsichtlich den momentanen Verschiebungen, ja, in der Weltwirtschaft wird es fraglich sein, wie viel Geräte Huawei noch verkaufen wird in den USA. Ja, gespannt, wie viel Geräte die in Europa verkaufen werden dann. Hm. Aber das wird sich alles zeigen. Hm. Ich bin überzeugt davon, Motorola könnte ein kleines Comeback bekommen. Auch wenn es auch jetzt eine chinesische Firma ist. Ne? Steht aber Motorola drauf. Hm. Naja, wer weiß. Hoffentlich sind da nicht noch andere Firmen, die Made in California draufschreiben, aber trotzdem China also hergestellt werden, dass die davon groß profitieren, das wäre schon ziemlich traurig. Naja. OnePlus 3T, das Nougat-Update ist draußen, jawohl, also rechtzeitig noch zum neuen Jahr kam das offenbar raus. Es basiert zwar auf Android 7.0, also nicht 7.1.1, ja, aber es arbeitet ja auch mit einer stark angepassten Oberfläche, ja, also ein eigenes System, kann man ja so sagen. Und von daher fällt es jetzt nicht so arg ins Gewicht. Zumindest sieht man, es tut sich was, wenn auch halt natürlich langsamer als bei den offiziellen Google-Geräten natürlich, klar. Das darf man ja aber auch nicht so erwarten. Von den Drittanbietern, also außer Nexus und Pixel, muss ich sagen, ist OnePlus einer der Firmen, die recht schnell sind bei solchen Umsetzungen. Ja, also für die Größe der Firma auf jeden Fall, ne? Muss man schon sagen. Also beschweren kann man sich sicherlich da jetzt nicht groß. Höchstens, dass es eben jetzt 7.0 ist, die Grundlagen nicht 7.1.1, aber wie gesagt, das Oxygen OS 4.0 ist eh eine Sache für sich. Ne? Naja. Ja, und dann noch zum Schluss noch von den News ein Gerücht von HTC. Das Ocean Note Phone könnte in der Mache sein. Jawohl, der Konkurrent zu der Note-Reihe von Samsung. Da hätte natürlich jetzt HTC alle Wasser auf die Mühlen, ja, wenn sie das gut vermarkten könnten. Ne? Und zwar wird da jetzt spekuliert, dieses HTC Ocean Note, ja, ist das HTC U Ultra, ja, und das hat ein 6 Zoll Display, leider kein 3,5 mm Klinkensteckerausgang, aber das wäre auf jeden Fall ein interessantes Gerät, sag ich mal, mit Dual-SIM-Support auch, USB Type-C natürlich, wie sich für ein modernes Phone gehört. Und ja, also es wäre durchaus taktisch sehr, sehr gut, ja, dieses Ocean Note Phone da rauszubringen jetzt in diesem Ding. Nur, also ich meine, HTC hat ja schon Erfahrung mit diesen S-Pens, beziehungsweise, die heißen ja jetzt nicht S-Pens, sondern wie nennt man die jetzt? Stylus, ja, mit dem Stylus. Die hatten nämlich auch mal Geräte mit Stylus. Vielleicht könnten sie das ja auch wieder umsetzen, denn das ist ja ein Markenzeichen der Note-Reihe bei Samsung gewesen, dass die eben diesen S-Pen hatten. Und das könnte HTC recht leicht umsetzen, denke ich mal. Ja. Nun gut, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Da gab es eine Empfehlung vom Robert, wer Nonogramme, auch japanische Rätsel genannt, mag, sollte sich das Spiel mal ansehen. Von der Art MMN, das beste Game im Play Store. Und ich habe wirklich viele probiert, kostet nichts und die Ingame-Werbung beschränkt sich auf ein erträgliches Minimum. Das Spiel heißt Picross Survival. Ja, und ja, diese ja, Nonogramme, weiß ich nicht, ist das die richtige Bezeichnung dafür? Egal. Auf jeden Fall, da muss man quasi ein Bild zusammensetzen, sozusagen, ja, auf Grundlage logischer Regeln. Ja, so, sagen wir mal, so ähnlich wie, ach, wie könnte man das ausdrücken? So, naja, Sudoku mit Bildern. Naja, nicht ganz, aber ja, ne? Ist es schwierig. Also Picross ist eins von den Spielen, die in Japan wirklich sehr, sehr beliebt sind. Ja, nach Sudoku kam das sehr, sehr stark auf. Ja, es gibt auch noch die Kakuros, die haben da auch sehr stark mit reingespielt, aber diese, ja, Nonogramme ist die richtige Bezeichnung. Diese Nonogramme-Spiele in Japan sind sehr, sehr beliebt und manchmal doch ziemlich knifflig. Also man kann das, je nach Schwierigkeitsstufe, ist es ziemlich happig. Ja? Von daher ist auch für Spielspaß gesorgt und ja, man sollte da Zeit haben dafür, denn es ist kein Ruckzuck-Spiel. Hm? Aber es ist auf jeden Fall eine lustige Sache. Habe ich auch schon vor Jahren getüftelt, als es in Japan groß aufkam. Ich weiß gar nicht, ist das noch in Japan groß? Ich meine, in Japan ändert sich alles ziemlich schnell, nur die Rätsel, die bleiben sehr, sehr lange. Und dann gibt es richtige Meister in diesen Sachen. Sudoku-Meister, Picross-Meister, ja. Also Nonogramme-Meister, da, das ist so nicht schlecht. Ja. Picross übrigens, also die Color-Version von diesen Games, grundsätzlich sind es eigentlich Spiele, die man auch offline spielen kann, das heißt in Zeitungen abgedruckt werden können, ja, und das macht man dann eben mit Symbolen, die man da einträgt und dann kann man eben so ein Bild erkennen. Das ist allerdings eine grafische Version hier sogar mit Farben, genau. Jo, dann komme ich mal zur App der Woche. Und da gab's diesmal überhaupt kein Rumrätseln oder Rumdiskussion, diskutieren hier. Endlich mal etwas, eine App, die ich gefunden habe und gesagt habe, das ist es. Das ist auf jeden Fall die App der Woche. Brauche ich gar nicht mehr weiter zu gucken, ja. Es kann nichts diese Woche besser rausgekommen sein als Mahjong Treasure Quest. Ja, ich weiß nicht, wie lange das schon draußen ist. Ich hab's auf jeden Fall jetzt erst entdeckt, ja. Und, ich fand's absolut genial, ja, genial. Und zwar, was ist das? Also, das normale Mahjong kennt ihr ja. Schön, aber langweilig, ja, weil es eben, naja, nur so ein Vergleichen von den Teilen ist, ja, dann sind die Teile weg und so muss man halt einfach das, alle Teile von einem Spielbrett entfernen. Das hört sich leicht an, ist es aber oftmals nicht, weil man muss da schon gute Taktiken anwenden, damit nicht noch am Schluss Teile übrig bleiben. Ja, denn es ist nicht gesagt, dass alle Teile so gelegt sind, dass die sich, egal in welcher Reihenfolge man die abbaut, auch tatsächlich alle abbauen lassen. Im Gegenteil sogar. Ja? Und deswegen ist es schon ziemlich happig. Am Anfang ist alles super easy, die ersten 10, 12 Levels gehen ruckzuck von der Hand und da gibt's auch keine Probleme, bis es dann eben einsetzt, dass eben da auch mal so ein Rätsel nicht aufgelöst werden kann. Dann fangen aber an, die Gehirnzellen zu brummen, beziehungsweise da muss man sich neue Taktiken ausdenken, ja, was macht man am besten wie, dass man das besser verteilt, um eben alle Steine abzuräumen. So, das alleine ist für viele schon interessant gewesen. Mahjong tut sich ja großer Beliebtheit erfreuen, ja. Allerdings so für den Massenmarkt fehlt da noch was. Ganz genau. Hier ist nämlich so eine Art Quest mit rein gemacht worden. Man kann hier Schätze finden, Treasure, deswegen auch der Name Mahjong Treasure Quest, ja. Man kann hier andere, also so Specials und so weiter aufsammeln und verdienen, die man dann beim Mahjong-Spielen einsetzen kann. Zum Beispiel gibt es dann ein Special, wo man gleich die nächsten 5 Steine auflösen kann, ja. Egal, auch wenn die so liegen, dass man sie normalerweise gar nicht wegräumen könnte, ja, mit dieser Funktion kann man sie dann trotzdem wegräumen und unter Umständen dann eben ein Level durchspielen, das gar nicht mehr möglich gewesen wäre, hätte man müssen von vorne wieder anfangen. Oder auch eben das Sammeln von eben diesen Sternchen, wie gut man das dieses Mahjong-Spiel löst. Und dabei sind vor allem die Kombinationen wichtig. Das heißt, man startet quasi eine Kombination mit dem Auflösen eines Steinpaars. Ja. Und dann sollte man so viel und so schnell wie möglich weitere Paare hintereinander auflösen. Das wird dann hochgezählt, ja, in einem entsprechenden Zeitraum. Und je mehr ihr dann hintereinander schnell in diesem vorgegebenen Zeitraum auflösen könnt, desto mehr Bonuspunkte bekommt ihr und desto mehr Sternchen im Endeffekt auch, ja, wie ihr diese Levels dann eben auflösen könnt. Und wie in Alter so diese Candy Crush und so weiter, ja, diese ganze Vergleichsspiele, Same Piece Games nennt sich das wohl, ja, in diesem Stil geht ihr dann weiter von Stufe zu Stufe, ja, es wird immer schwerer, es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Und es gibt auch so Nebenquests noch, ja, dann eben, wie gesagt, das Sammeln von diesen Schätzen und von anderen Gegenständen, die man da findet, ja, es gibt Bonuslevel, die auf Zeit basiert sind, das heißt, man hat hier eine feste Zeitvorgabe und muss es schaffen, so schnell wie möglich das ganze Spielfeld aufzulösen, aber mindestens in der vorgegebenen Zeit, um eben das meistern zu können. Ja, und insgesamt bietet das dann natürlich eine Abwechslung, die bemerkenswert ist und vor allem, es nimmt diese Langweiligkeit von den Mahjong-Spielen komplett raus. Ja, komplett raus. Das ist wie, ihr kennt ja Solitär, ja, im Prinzip ist es nichts anderes wie ein japanisches Solitär oder eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein chinesisches Solitär, ja, wird aber in Japan halt auch massiv gespielt. Solitär, das ist ja im Prinzip ist es relativ langweilig. Man spielt es trotzdem gern, ist aber relativ langweilig. So ungefähr ist es Mahjong, man spielt es gern, aber es ist relativ langweilig. Ja, aber hier, das wird richtig zum Leben erweckt. Da ist was los, da muss man, da wird es quasi zum richtigen Contest. Ja, und durch diese Special Items, die es da gibt, ja, und eben diesen Zeitvorgaben auch, wird das Ganze zu einem richtigen, lebendigen, Game, das richtig schön Spaß macht. Ja, die Story drumherum, naja, okay, da kann man natürlich drüber geteilter Meinung sein. Das ist auf jeden Fall sehr schön präsentiert. Natürlich darf das süße Kätzchen nicht fehlen. Ne? Wie man will das Spiel beenden, dann sieht man das Kätzchen, wie es... Dann kann man natürlich nicht Nein sagen, ne? Und muss sofort weiterspielen. Ne? Das ist ganz klar. So richtig psychologisch gemacht. Ja, genau. Also ich finde es super. Es gab keine Zweifel daran. Im Play Store hat es auch eine gute Bewertung bekommen. 4,6. Das Ganze ist kostenlos. Ja? Wie immer gibt es da In-App-Purchases, die ihr kaufen könnt. Und zwar nicht ohne. Man kann aber schon viele, viele Stunden Spielspaß haben, ohne dass ihr auch nur einen Cent dafür ausgibt. Ja, das Spiel ist am Anfang sehr, sehr fair. Ohne dass es nervt, mit diesem Zwang, hier Sachen zu kaufen. Und von daher ist das also wirklich eine empfehlenswerte Geschichte. Mahjong Treasure Quest. Ja, findet ihr natürlich im Play Store auf Google Play. Ja. Yeah. Damit sind wir am Ende für diese Ausgabe vom Uncast. Die erste Ausgabe im Jahr 2017. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her mit Google Plus oben in der Suche bei Google Plus eingeben. Uncast, ja. Die YouTube-Playlist findet ihr natürlich auch bei The Netcasts, ja, auf YouTube. Und ja, auch der Uncast bleibt bei The Netcasts in YouTube und geht eben nicht auf eine andere YouTube-Seite, ja, wie mal zwischendurch mal angekündigt. Also es bleibt bei The Netcasts. Und ja, vielleicht auch hier mal wieder Zeit, das Intro und Outro zu nennen. Von Zero Project ist der Titel. Und zwar Infinity heißt es. Der Track ist lizenziert in einer Creative Commons License 3.0 bei SA und ist original von Yamendo.com. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen auch im neuen Jahr steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.